Abschnitt 45 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Im Schönheitsheiligtume. Verstoßene Priester, menschenfremd, durchirren sie die Gassen. Die Gottheit friert, ihr fehlt ein Hemd, und der Tempel ist verlassen. Wie lange ist es her, da konnt er die Beter kaum fassen. Nun stehen die hohen Hallen leer und der Tempel verlassen. Der Mond belebt die Marmorzier, ein Weib tritt in die Hallen, um die entblößten Schultern ihr tiefschwarze Haare wallen. Erst tritt sie zagend, fürchtend ein, eilt jubelnd dann zum Gotte, ja sie ganz allein, ersetzt die Menschenrotte. Ja sie ganz allein, liegt betend hier im Staube, und es erwacht im nahen Hain der Wind und flüstert Glaube. Ende von Im Schönheitsheiligtume.